This is BBC Radio 1, now 24 hours a day on FM between 97 and 99. On our medium wave frequencies, we no longer broadcast from midnight until 6 a.m. But on FM, you'll find the latest music and the fastest news. Radio 1, 24 hours a day between 97 and 99 FM. This is Radio 1 on medium wave. We'll reopen at 6 a.m. RIAS 1, es ist 19 Uhr. Mit ihrer ersten deutschsprachigen Sendung im 31-Meter-Band auf 9795 kHz. This is the Voice of Vietnam. Broadcasting from Hanoi, capital of the Socialist Republic of Vietnam. The pain of a headache starts slowly. It pops through your head until the nagging pain is almost unbearable. Pain is a serious matter, and its treatment should be quick, effective, and safe. That's why Sperling Winthrop developed their world-famous Panadol. Panadol works quickly. protect the meat and safety, relieving ache and pain. Panadol, tested, tried, and trusted. You're listening to KBC. We're up now the time now. It's 11 minutes past 9 o'clock. On shortwave, this is the Free Radio Service Holland presenting you the latest radio news from the wonderful world of radio in a new edition of FRS Goes DX. Radio Tirana. To Radio Riga International and now news in German. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier ist Radio Riga mit den letzten Nachrichten. 22 Uhr. Deutschlandfunk, die Nachrichten. Hrvatski Radio, Studio Zagreb, prvi program Vijesti. This is the General Overseas Service of All India Radio, broadcasting from New Delhi. The news follows. This is All India Radio. The news. Verehrte Hörer, hier ist der Kiewer Rundfunk mit seiner Sendung in deutscher Sprache. Es ist 21 Uhr. Saarländischer Rundfunk, Nachrichten. Er spricht Radio Minsk. Советская Беларусь. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Im Ether ist Radio Minsk. Sie hören eine Sendung aus der Hauptstadt der belarussischen SSR. International, Sendungen in deutscher Sprache. 12 Uhr, Radio Sachsen-Anhalt mit Nachrichten. Vom Thüringer Rundfunk hörten Sie Nachrichten. Es ist 12.05 Uhr. Thüringen 1, Verkehrsservice. Aktuelle Meldungen der Polizei über Verkehrsstörungen liegen uns nicht vor. Thüringen 1, Pop. Andrew Perias, GMT. This is the world service of the Sri Lanka Broadcasting Corporation. Thank you. Aquí la radio del pueblo saharaui. Sintonizan ustedes la voz de un pueblo en lucha. La voz del Sahara Libre. Free radio, backlink sport, fighting our way through 1991 and beyond. Berlin International, 6240. Time for me, hallelujah. Polska, Radia Wolna, Europa. Korea mit seiner deutschsprachigen Sendung. Aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea, übertragen wir täglich zu fünf verschiedenen Zeiten ein 45-Minuten-Programm. Thank you. is Adventist World Radio, the voice of hope. Sie hören Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Camilo Cienfuegos, de la cadena radial La Voz del Cid, la voz de la resistencia, transmitiendo a través de los 6.305 kilohertz en la banda de los 49 metros. You're listening to widely the favorite Christmas talk here on the brand new Radio Harmony in the European shortwave and in the 49-meter band. We kicked off with Connie Francis, Sorry Now, we heard Nat King Cole and Oh How I Miss You Tonight, and we finished there with the new London Orchestra and Sleepy Shores. If you'd like to write to us, we'd like a reception report, and maybe we can send you a QSL card, but you'll need to send three international reply coupons to the chief engineer, Radio Harmony, Post Office Box number 7, Venus, Texas, 76084 in the USA. And as I said, we'd like to hear from you. Send them on our wall here, and maybe we can send you a QSL card. Broadcasting from Costa Rica, this is Radio for Peace International. Hier ist Radiosender der Autoren Austin. Wir begrüßen Sie recht herzlich, liebe Hörerinnen und Hörer. 15 Uhr Berliner Rundfunk, das Programm aus der Bundeshauptstadt. Nachrichten. Nachrichten. 18 Uhr. Guten Abend, meine Damen und Herren, vom Deutschlandsender Kultur die Nachrichten. Antennennachrichten um 0 Uhr und 3 Minuten. Sternenfunk. Gemeinsam durch die Nacht. Das ist Antenne. Su emisora para Venecia, estaciones 10BOD, 780 kHz, onda larga 50 kilovatios. 10BAC, 4980 kHz, banda de 60 metros. 10BST, 9640 kHz, banda internacional de 31 metros, en San Cristóbal, Venezuela, patria de El Libertador. Ecos del Tormes, el sonido mayor de los Andes. Aquí, Venezuela, tierra de esperanza, portal amplio y generoso de la América del Sur a todo el mundo. Las gloriosas notas del himno nacional de Venezuela, de Vicente Salias y Juan José Landaeta, cierran definitivamente nuestras transmisiones. Muy buenas noches.